Dann hast du zu mir gesagt, mit der Hoffnung in der Stimme, dass ich es nicht hinterfrag. Dein Kopf bot sich ins Kissen und deine Augen fallen zu. Ja, doch als untote Persönlichkeit find ich heute Nacht keine Ruhe. Denn ich schlafe nur bei Sonnenschein, wohlgemerkt in einem Sack. Diese steht bei mir im Keller und beschützt mich vor dem Tag. Ja, schlafe nur bei Sonnenschein und das meistens ganz allein. Doch wenn du heute Nacht bei mir schlafen willst, sag ich sicherlich nicht nein. Ja, ich schlafe nur bei Sonnenschein, wohlgemerkt in einem Sack. Diese steht bei mir im Keller und beschützt mich vor dem Tag. Ja, schlafe nur bei Sonnenschein und das meistens ganz allein. Doch wenn du heute Nacht bei mir schlafen willst, sag ich sicherlich nicht nein. Früher war das einmal anders, schlief durch die ganze Nacht. Doch gewisse Dinge ändern sich so schnell, hätte ich das nicht gedacht. Man ist ja kein Unmensch und man passt sich jedem an. Und wenn für andere der Tag beginnt, fängt die Nacht erst für mich an. Denn ich schlafe nur bei Sonnenschein, wohlgemerkt in einem Tag. Diese steht bei mir im Keller und beschützt mich vor dem Tag. Ja, ich schlafe nur bei Sonnenschein und das meistens ganz allein. Doch wenn du heute Nacht bei mir schlafen willst, sag ich sicherlich nicht nein. Ja, ich schlafe nur bei Sonnenschein, wohlgemerkt in einem Tag. Wieso steht bei mir im Keller und beschützt mich vor dem Tag? Ja, ich schlafe nur bei Sonnenschein und das meistens ganz allein. Doch wenn du heute Nacht bei mir schlafen willst, sag ich sicherlich nicht nein. Nicht nein, nicht nein, nicht nein, ich sage nicht nein. Nicht nein, nicht nein, nicht nein, ich sage nicht nein. Nicht nein, nicht nein, nicht nein, ich sage nicht nein. Nicht nein, nicht nein, nicht nein, ich sage nicht nein. Mach das Licht aus, ich will schlafen, mach das Licht aus. Ich will schlafen, oh, mach das Licht aus. Ich will schlafen, mach das Licht aus. Mach es.